hab gedacht, dass mit uns geht nie vorbei. Unsere Liebe stark genug für die Ewigkeit. Doch seit kurzem Jahr, da spüre ich, unsere Herzen, die schlagen nicht mehr für uns zwei. Sag, ist es aus und vorbei? In meinem Liebeshoroskop, da stimmt was nicht. Die Sterne haben mir versprochen, du liebst nur mich. Sonne, Mond und Sterne rücken plötzlich in die Ferne. In meinem Liebeshoroskop steht das so nicht. Was soll ich tun? Wie wird es jetzt weitergehen? Sag, was ist denn bloß mit uns geschehen? Ich habe dir doch blind vertraut. War unser Glück denn nur auf Sand gebaut? Was wird aus mir, wenn ich dich verliere? In meinem Liebeshoroskop, da stimmt was nicht. Die Sterne haben mir versprochen, du liebst nur mich. Sonne, Mond und Sterne rücken plötzlich in die Ferne. In meinem Liebeshoroskop steht das so nicht. Schicksal oder nur Sternenstaub, ich hab so fest daran geglaubt, dass es in den Sternen steht, wohin die Reise mit uns geht. Sonne, Mond und Sterne rücken plötzlich in die Ferne. In meinem Liebeshoroskop steht das so nicht. Sonne, Mond und Sterne rücken plötzlich in die Ferne. In meinem Liebeshoroskop steht das so nicht.